Abschnitt 15 aus Die drei Musketiere Band 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Die drei Musketiere Band 2 von Alexandre Dumas, übersetzt von August Zoller. Kapitel 15: Engländer und Franzosen. Zur bestimmten Stunde begab man sich mit den vier Lakaien hinter dem Luxembourg in ein Gehege, das den Ziegen überlassen war. Athos gab dem Ziegenhirten ein Geldstück, damit er sich entferne. Die Lakaien mussten Wache halten. Bald näherte sich eine stillschweigende Truppe demselben Gehege, trat ein und stieß zu den Musketieren. Dann fanden nach den englischen Gebräuchen die Vorstellungen statt. Die Engländer waren insgesamt Leute von hohem Stande. Die bizarren Namen der drei Freunde wurden deshalb für sie ein Gegenstand nicht nur des Erstaunens, sondern auch der Unruhe. »Bei alledem«, sprach Lord Winter, als die Freunde genannt waren, »bei alledem wissen wir nicht, wer ihr seid, und wir schlagen uns mit solchen Namen nicht. Das sind ja wahre Schäfernamen.« »Es sind auch, wie ihr voraussetzt, Milord, nur falsche Namen. Wir müssen umso mehr ein großes Verlangen danach tragen, die wahren Namen kennenzulernen«, antwortete der Engländer. »Ihr habt wohl gegen uns gespielt, ohne uns zu kennen«, sagte Athos, »und uns dabei unsere zwei Pferde abgewonnen.« »Das ist wahr, aber wir wagten nur unsere Pistolen. Diesmal setzen wir unser Blut ein. Man spielt mit der ganzen Welt, man schlägt sich nur mit seinesgleichen.« »Das ist richtig«, sprach Athos. Und er nahm denjenigen von den vier Engländern, mit welchem er sich schlagen sollte, beiseite und nannte ihm ganz leise seinen Namen. Porthos und Aramis taten ihrerseits dasselbe. »Genügt das«, sprach Athos zu seinem Gegner, »und findet ihr meine Abkunft vornehm genug, um mir die Gnade zu erzeigen, den Degen mit mir zu kreuzen?« »Ja, mein Herr«, antwortete der Engländer, sich verbeugend. »Gut. Soll ich euch nun etwas sagen?« versetzte Athos kalt. »Was?« fragte der Engländer. »Ihr hättet viel besser daran getan, nicht von mir zu fordern, dass ich meinen Namen nenne.« »Warum dies?« »Weil man mich für tot hält und ich aus Gründen wünschen muss, man möge nicht erfahren, dass ich lebe, weshalb ich genötigt sein werde, euch zu töten, damit mein Geheimnis nicht in der Welt herumgetragen wird.« Der Engländer schaute Athos an und glaubte dieser Scherze. Aber Athos scherzte durchaus nicht. »Meine Herren«, sagte Athos, sich an seine Gefährten und seine Gegner wendend, »sind wir fertig?« »Ja«, antworteten einstimmig Engländer und Franzosen. »Dann legt euch aus«, sprach Athos. Und alsbald glänzten acht Degen in den Strahlen der untergehenden Sonne, und rasch begann der Kampf mit einer Erbitterung, der unter zweifach einander feindlichen Leuten ganz natürlich war. Athos focht mit ebenso viel Ruhe und Methode, als ob er in einem Fechtsaale stünde. Ohne Zweifel von seinem zu großen Selbstvertrauen durch sein Abenteuer in Chantilly zurückgekommen, spielte Porthos ein Spiel voll Feinheit und Klugheit. Aramis, der den dritten Gesang seines Gedichtes vollenden wollte, arbeitete wie ein Mann, der große Eile hat. Athos tötete zuerst seinen Gegner. Er hatte ihm nur einen Stoß beigebracht, aber dieser war, wie er vorhergesehen, tödlich gewesen. Der Degen drang durch das Herz. Porthos streckte hierauf seinen Gegner zu Boden. Er hatte ihm den Schenkel durchstochen. Da ihm der Engländer seinen Degen übergab, so nahm er ihn in seine Arme und trug ihn in seinen Wagen. Aramis bedrängte seinen Gegenkämpfer so kräftig, dass er ihn, nachdem er ihn beinahe 50 Schritte aus seiner Stellung gebracht hatte, kampfunfähig machte. D'Artagnan trieb ganz einfach ein Verteidigungsspiel. Als er seinen Gegner sehr ermüdet sah, schlug er ihn mit einem sehr heftigen Quartstoß den Degen aus der Faust. Sobald der Baron sich entwaffnet sah, machte er ein paar Schritte rückwärts, aber bei dieser Bewegung glitt sein Fuß aus und er fiel auf die Erde. D'Artagnan war mit einem Sprunge auf ihm und setzte ihm den Degen an die Gurgel. »Ich könnte euch töten, mein Herr«, sagte er zu dem Engländer, »und ihr seid in meinen Händen, aber ich schenke euch, eurer Schwester zuliebe, das Leben.« D'Artagnan war in höchstem Maße erfreut. Hierdurch war der Plan verwirklicht, den er zum Voraus gefasst und dessen Entwicklung auf seinem Gesichte das von uns besprochene Lächeln verbreitet hatte. Entzückt darüber, dass er es mit einem Edelmann von so schönem Charakter zu tun hatte, schloss der Engländer D'Artagnan in seine Arme, sagte den Musketieren tausend Schmeicheleien, und da der Gegner von Porthos bereits in seinen Wagen gebracht war und sich der von Aramis aus dem Staube gemacht hatte, so dachte man nur noch an den Toten. Als ihn Porthos und Aramis in der Hoffnung, seine Wunde würde nicht tödlich sein, entkleideten, fiel eine schwere Börse aus seinem Gürtel. D'Artagnan hob sie auf und reichte sie Lord Winter. »Ei, den Teufel, was soll ich denn damit machen?« sprach der Engländer. »Gib die Börse seiner Familie zurück«, erwiderte D'Artagnan. »Seine Familie kümmert sich nicht viel um eine solche Erbärmlichkeit. Sie erbt eine Rente von 15.000 Louis d'Or. Behaltet die Börse für eure Lakaien.« Während dieser Zeit hatte sich Athos seinem Freunde D'Artagnan genähert. »Ja«, sprach er, »geben wir die Börse nicht unseren Lakaien, sondern den englischen.« Athos nahm die Börse, warf sie dem Kutscher in die Hand und rief, »Für euch und eure Kameraden!« Diese Großartigkeit der Manieren war bei einem gänzlich entblößten Menschen, setzte sogar Porthos in Erstaunen, und diese französische Freigebigkeit hatte, von Lord Winter und seinem Freunde wiedererzählt, überall, nur nicht bei den Herren Grimaud, Mousqueton, Planchet und Bazin, den günstigsten Erfolg. »Und nun, mein junger Freund, denn ihr erlaubt mir hoffentlich, dass ich euch diesen Namen gebe,« sagte Lord Winter, »noch diesen Abend, wenn es euch genehm ist, stelle ich euch Lady Clarick, meine Schwester, vor, denn sie soll euch ebenfalls gewogen werden, und da sie bei Hofe nicht übel angeschrieben ist, so wird vielleicht in Zukunft ein Wort von ihr nicht unvorteilhaft für euch sein.« D'Artagnan errötete vor Vergnügen und verbeugte sich zum Zeichen der Einwilligung. Lord Winter gab D'Artagnan, ehe er ihn verließ, die Adresse seiner Schwester. Sie wohnte auf der Place Royale, was damals das Modequartier war, Nummer 6. Überdies machte er sich anheischig, ihn zum Behuf der Vorstellung abzuholen. D'Artagnan gab ihm um 8 Uhr bei seinem Freunde Athos Rendezvous. Diese Vorstellung bei Milady nahm den Kopf unseres Gascogners gewaltig in Anspruch. Er erinnerte sich, auf welch seltsame Weise diese Frau bis jetzt in sein Geschick verwickelt gewesen war. Nach seiner Überzeugung war es ein Geschöpf des Kardinals, und dennoch sah er sich unwiderstehlich durch eines von jenen Gefühlen, von denen man sich keine Rechenschaft gibt, zu ihr hingezogen. Er befürchtete nur, Milady möchte in ihm den Mann von Meun und Dover wiedererkennen. Dann würde sie wissen, dass er einer von den Freunden des Herrn von Treville wäre und folglich mit Leib und Seele dem König gehöre, wodurch er sogleich einen Teil seiner Vorteile verlieren müsste, da er, Milady bekannt, wie er sie kannte, ein gleiches Spiel mit ihr spielen würde. Was den Anfang einer Intrige zwischen ihr und dem Grafen von Ward betrifft, so bekümmerte sich unser junger Mann nur sehr wenig um diesen Umstand, obgleich der Marquis jung, hübsch, reich und bei dem Kardinal sehr in Gunst war. Es will nicht wenig heißen, wenn man 20 Jahre zählt, besonders wenn man in Tarbes geboren ist. D'Artagnan fing damit an, dass er in seinem Zimmer eine glänzende Toilette machte. Dann kehrte er zu Athos zurück und erzählte diesem seiner Gewohnheit gemäß alles. Athos hörte ruhig seine Pläne an, schüttelte sodann den Kopf und empfahl ihm mit einer gewissen Bitterkeit große Vorsicht. »Wie?« sprach er. »Ihr habt vor kurzem erst eine Frau verloren, die ihr gut, schön, vollkommen nanntet, und ihr lauft bereits einer anderen nach?« D'Artagnan fühlte die Wahrheit dieses Vorwurfes. »Ich liebe Madame Bonacieux mit dem Herzen, während ich Milady mit dem Kopfe liebe«, sagte er, »und indem ich mich bei ihr einführen lasse, suche ich mir Licht über die Rolle zu verschaffen, die sie bei Hofe spielt.« »Die Rolle, die sie spielt, bei Gott! Das ist nach allem, was ihr mir erzählt habt, nicht schwer zu erraten. Sie ist eine Emissärin des Kardinals, seine Frau, die euch in die Falle locken wird, in der ihr ganz einfach euren Kopf lassen müsst.« »Teufel, Athos, es scheint mir, ihr seht die Dinge sehr schwarz.« »Mein Lieber, ich misstraue den Frauen. Was wollt ihr? Ich habe meinen Lohn dahin, Und ganz besonders mag ich nichts von den Blonden wissen. Milady ist blond, sagtet ihr mir? Sie hat Haare vom schönsten Blond, das man sehen kann. Ah, mein armer D'Artagnan, rief Athos. Hört, ich will mir Licht verschaffen, und wenn ich weiß, was ich wissen will, halte ich mich ferne. Verschafft euch Licht, sagte Athos phlegmatisch. Lord Winter erschien zur bestimmten Stunde, aber zu rechter Zeit benachrichtigt, ging Athos in das zweite Zimmer. Er fand also D'Artagnan allein, und da es beinahe 8 Uhr war, so führte er den jungen Mann mit sich fort. Eine elegante Karosse wartete vor der Haustüre. Sie war mit 2 vortrefflichen Pferden bespannt, und man hatte in einem Augenblick die Place Royale erreicht. Milady Winter empfing D'Artagnan auf eine sehr anmutige Weise. Ihr Hotel war mit verschwenderischer Pracht ausgestattet, und sie hatte, obgleich die meisten Engländer durch den Krieg vertrieben, Frankreich verließen oder es zu verlassen im Begriffe waren, neue Ausgaben hierfür gemacht, woraus hervorging, dass die allgemeine Maßregel, wodurch die Engländer entfernt wurden, sie nicht traf. »Ihr seht hier«, sprach Lord Winter, »ihr seht hier einen jungen Edelmann, der mein Leben in seinen Händen hatte und keinen Missbrauch von seinem Vorteile machen wollte, obgleich wir doppelte Feinde waren, einmal, weil ich ihn beleidigt hatte, und dann, weil ich ein Engländer bin. Dankt ihm also, wenn ihr einige Freundschaft für mich fühlt.« Milady zog die Augenbrauen etwas zusammen, eine kaum bemerkbare Wolke lagerte sich über ihre Stirne und ein so seltsames Lächeln erschien auf ihren Lippen, dass der junge Mann, der diese dreifache Nuance gewahr wurde, von einem leichten Schauder erfasst wurde. Der Bruder sah nichts. Er hatte sich umgedreht, um mit dem Lieblingsaffen von Milady zu spielen, der ihn am Wams zupfte. »Seid willkommen, mein Herr«, sprach Milady in einer Stimme, deren Weichheit in seltsamem Widerspruch zu den Symptomen schlechter Laune stand, welche D'Artagnan bemerkt hatte. »Denn ihr habt euch heute ein ewiges Recht auf meine Dankbarkeit erworben.« Der Engländer drehte sich jetzt wieder um und erzählte den Kampf, ohne auch nur das Geringste zu übergehen. Milady hörte ihm mit gespannter Aufmerksamkeit zu, aber man sah leicht, wie sehr sie sich auch anstrengte, um ihre Eindrücke zu verbergen, dass ihr das Gespräch durchaus nicht angenehm war. Das Blut stieg ihr in den Kopf und ihr kleiner Fuß bewegte sich unruhig unter dem Kleide. Lord Winter bemerkte nichts. Als er vollendet hatte, näherte er sich einem Tische, auf welchem man ein silbernes Brett mit einer Flasche spanischen Wein gestellt hatte. Er füllte 2 Gläser und lud D'Artagnan ein, zu trinken. D'Artagnan wusste, dass es eine große Unhöflichkeit gegen einen Engländer wäre, sich zu weigern, einen Toast mit ihm zu trinken. Er trat zu dem Tische und ergriff das 2. Glas, verlor jedoch Milady nicht aus dem Gesichte und gewahrte im Spiegel die Veränderung, welche in ihren Zügen vorging. Nun, da sie nicht mehr beobachtet zu sein glaubte, belebte ein Gefühl, das der Wildheit glich, ihr Antlitz. Sie biss mit ihren schönen Zähnen in das Taschentuch. Die hübsche Zofe, welche D'Artagnan bereits gesehen hatte, trat ein. Sie sagte einige Worte in englischer Sprache zu Lord Winter, der augenblicklich, sich mit dringenden Geschäften entschuldigend, D'Artagnan um Erlaubnis bat, sich entfernen zu dürfen, mit dem Auftrag an seine Schwester Verzeihung für ihn zu erlangen. D'Artagnan tauschte einen Händedruck mit Lord Winter und kam zu Milady zurück. Das Gesicht dieser Frau hatte mit überraschender Beweglichkeit seinen anmutigen Ausdruck wieder angenommen. Es deuteten nur einige kleine rote Flecken auf ihrem Taschentuche an, dass sie sich die Lippen blutig gebissen hatte. Ihre Lippen waren herrlich. Man hätte glauben sollen, sie wären aus Korallen geformt. Das Gespräch nahm eine heitere Wendung. Milady schien ganz von ihrer vorhergehenden Stimmung zurückgekommen. Sie erzählte, dass Lord Winter nur ihr Schwager und nicht ihr Bruder war. Sie selbst hatte einen jüngeren Sohn geheiratet, der sie als Witwe mit einem Kinde hinterließ. Dieses Kind war der einzige Erbe von Lord Winter, wenn dieser nicht heiratete. Alles dies ließ D'Artagnan einen Schleier erschauen, der etwas verhüllte. Aber er vermochte noch nichts unter dem Schleier zu unterscheiden. Nach einer Unterredung von einer halben Stunde hatte D'Artagnan indessen die Überzeugung gewonnen, dass Milady seine Landsmännin war. Sie sprach das Französische mit einer Reinheit und Eleganz, dass kein Zweifel übrig blieb. D'Artagnan verschwendete galante Redensarten und Ergebenheitsbeteuerungen. Milady lächelte wohlwollend bei allen Albernheiten, welche unserem Gascogner entschlüpften. Endlich war die Stunde zum Aufbruch gekommen. D'Artagnan beurlaubte sich von Milady und verließ den Saal als der glücklichste der Sterblichen. Auf der Treppe begegnete er der hübschen Zofe, welche sanft an ihn anstreifte, bis unter die Augen errötete und ihn mit so weicher Stimme wegen dieser Berührung um Verzeihung bat, dass diese auch augenblicklich bewilligt wurde. D'Artagnan kam am anderen Tage wieder und wurde noch freundlicher als am Abend zuvor empfangen. Lord Winter war nicht anwesend und Milady machte ihm alle Honneurs. Sie schien ein großes Interesse an ihm zu nehmen, fragte ihn, wo er wohnte, wer seine Freunde wären und ob er nicht zuweilen daran gedacht hätte, in den Dienst des Herrn Kardinals zu treten. D'Artagnan war, wie man weiß, sehr klug für einen jungen Mann von 20 Jahren und erinnerte sich alsbald seines Verdachts in Beziehung auf Milady. Er sprach mit großen Lobeserhebungen von seiner Eminenz und sagte Milady, er würde nicht verfehlt haben, bei der Leibwache des Kardinals statt bei der des Königs einzutreten, wenn er zum Beispiel Herrn von Cavois statt Herrn von Treville gekannt hätte. Milady gab dem Gespräch eine andere Wendung, ohne dass es nur entfernt den Anschein einer Absicht hatte, und fragte D'Artagnan auf die gleichgültigste Weise der Welt, ob er je in England gewesen sei. D'Artagnan antwortete, er sei von Treville dahin geschickt worden, um eine Remonte von Pferden zu unterhandeln und habe auch 4 Stück als Muster mitgebracht. Milady biss sich im Verlaufe des Gesprächs wiederholt auf die Lippen. Sie hatte es mit einem jungen Mann zu tun, der sich keine Blößen gab. D'Artagnan zog sich zu derselben Stunde wie am Tag vorher zurück. In der Flur begegnete er abermals der hübschen Ketty, so hieß die Zofe. Sie schaute ihn mit einem Ausdruck geheimen Wohlwollens an, aber D'Artagnan war so sehr mit der Gebieterin beschäftigt, dass er nur gewahr wurde, was von ihr herrührte. Am 2. Tage kam D'Artagnan abermals und am 3. ebenso, und jedes Mal wurde ihm ein freundlicherer Empfang von Milady zuteil. Jeden Abend begegnete er auch der hübschen Zofe auf der Treppe oder in der Hausflur. Aber D'Artagnan ließ, wie gesagt, die seltsame Beharrlichkeit der armen Ketty unbeachtet. Ende von Abschnitt 15. Gelesen von Alice Stein.